Die Buchbranche staunte nicht schlecht, als 2015 ein Debütroman die Bestsellerlisten hochkletterte und die Feuilletons begeisterte. Altes Land von Dörte Hansen. Darin erzählt sie Land- und Fluchtgeschichten von heimatlosen und heimatsuchenden Müttern, von kauzigen Bauern und überambitionierten Städtern. Und auch ihr zweiter Roman Mittagsstunde war ein großer Erfolg. Er spielt in Nordfriesland, wo Dörte Hansen 1964 geboren wurde und heute wieder lebt, in der Nähe von Husum. Für uns ist Dörte Hansen in ein Studio nach Hamburg gefahren, wo ich Sie von Köln aus ganz herzlich begrüße. Guten Tag, Frau Hansen. Guten Tag. Frau Hansen, für Ihr Buch Mittagsstunde haben Sie ein Dorf in Nordfriesland erfunden, möchte ich fast sagen. Und dem haben Sie einen sehr überzeugenden Ortsnamen gegeben. Brinkebüll, wahrscheinlich würde man da oben eher sagen Brinkebüll. Wie erfindet man so einen Ortsnamen? Experimentieren Sie da viel mit dem Klang, wie das so ankommt, wie das so über die Zunge und über die Lippen geht? Genau, es muss echt klingen und es darf das Dorf trotzdem nicht geben. Und ich musste einiges ausprobieren, weil es sehr viele Dörfer gibt mit Büll bei uns oben. Und es ist gar nicht so leicht, eins zu finden, das es nicht wirklich schon gibt. Also Brinkebüll, es gibt zum Beispiel Spinkebüll und Sprakebüll und so weiter. Es gibt unheimlich viele Bülls, aber eben Brinkebüll gibt es nicht. Und ich finde, das klingt, als könnte es das geben. Und was steckt hinter diesem Büll, hinter diesem zweiten Wortteil? Hat das eine Bedeutung? Das heißt einfach Dorf. Brinkebüll, okay. Mhm. Nicht nur Ortsnamen, genau. Allerdings müssen Sie sich ausdenken. In den beiden Dörfern Ihrer beiden Romane leben ja viele, viele Menschen. Es gibt viele Charaktere. Sie mussten somit auch eine fleißige Namensgeberin für Figuren sein. Da gibt's Hinni Lührs und Dora Koopmann, Ingvar Feddersen und Harje Nissen und Ida Eckhoff und wie sie alle heißen. Wie lange suchen Sie nach Namen, bis Sie zu den Figuren passen? Vor allem bei den Hauptfiguren dauert das sehr lange. Bei den Nebenfiguren ist es nicht so schwer, weil sie ja hauptsächlich keine Dubletten sein dürfen. Also man möchte ja nicht zwei Hinnis in einem Buch haben zum Beispiel. Aber bei den Hauptfiguren, weil ich mich mit denen ja auch sehr lange befasse und sehr intensiv, muss der Name schon stimmen und der Klang muss passen. Und da bin ich oft ganz lange auf der Suche. Das heißt, der Mensch wird erst geboren und dann kommt der Name dazu, wie das ja manchmal auch im echten Leben ist. Ja, der Mensch kommt so Merkmal für Merkmal zur Welt in einem Roman bei mir. So eine Figur kommt wie aus so einem Nebel. Anfangs erkenne ich so ein paar Konturen und dann kommt sie langsam näher. Manchmal zieren sie sich auch ganz schön und dann muss ich ganz schön lange warten oder rufen oder zerren, bis sie sich dann so ein bisschen bequemen, mal auf mich zuzukommen. Also ich schreibe mich an sie heran und der Name ist relativ früh da. Manchmal ändert er sich dann aber auch noch, weil er nicht passt. Also das ist so eine Art Kennenlernprozess mit meinen Figuren, der sich manchmal sehr lange hinziehen kann. Dann gibt es aber ja auch noch auf dem Dorf häufig Spitznamen, die kommen ja auch noch hinzu. Da ist es ja Usus, nicht unbedingt genau bei dem Namen jemanden zu nennen, der im Pass steht. Das war in Brinkebüll eine große Freude eigentlich, sich die Namen auszudenken. Dora Koopmann ist einfach, ne? Koopmann ist, heißt Kaufmann, also sie hat den Laden und oft sind es eben die Berufsbezeichnungen, die man dann bekommt. Ne? Aber ich habe auch einen Bauern drin zum Beispiel, der hat den Spitznamen Bambi, weil er mal ein Rehkitz überfahren hat. Das ist nicht so nett, aber solche Namen, diese Namen wird man eigentlich ein Leben lang auch nicht wieder los. Und die klingen sehr gut und die klingen auch nach, wenn man Ihre Bücher gelesen hat. Ich finde, dass Ihre Bücher sich sehr, sehr gut vorlesen lassen. Die haben Rhythmus, die haben Klang. Lesen Sie selbst auch laut, wenn Sie schreiben? Genau. Klang ist ein unheimlich, oder Rhythmus, Ton ist ein großes Thema bei mir. Und ich arbeite sehr, sehr lange, bis ich meinen Ton habe. Vielleicht ist das ähnlich wie ein Komponist oder eine Komponistin, wenn die eine Tonart festlegen muss für ein Musikstück. Ich muss das auch. Und ich schreibe sehr stark nach Gehör. Das kommt sicherlich, weil ich vom Radio komme, weil ich früher viel fürs Radio gearbeitet habe. Und tatsächlich glaube ich, dass meine Bücher auch gesprochen funktionieren, ja. Und Sie schreiben ja oder Sie erzählen ja auch sehr, sehr ernste Geschichten vom Verlust der Heimat, von der Suche nach einem neuen Zuhause. In Altes Land zum Beispiel verschlägt jetzt eine junge Mutter aus Ostpreußen mit ihrer Tochter in den Wirren des Zweiten Weltkriegs ins alte Land, wo sie alles andere als mit offenen Armen empfangen wird. Und diese Tochter, Vera Eckhoff heißt sie, ringt eigentlich ihr ganzes Leben lang mit dem Gefühl, nicht so richtig dazuzugehören. Und dieses Gefühl trägt ja auch der Protagonist ihres zweiten Buches mit sich herum. Stammt aus einer Gastwirtsfamilie vom Land, aber sein Seelenheil sucht er irgendwie in der universitären Welt und nicht so genau dorthin zu gehören, wo das Schicksal einen hingesetzt hat. Wenn dieses Thema so präsent ist in Ihren Büchern, dann ist Ihnen das Gefühl auch nicht fremd, vermute ich mal. Das stimmt tatsächlich. Ich habe eine Weile gebraucht, um zu merken, dass das ein Thema ist, das sich nicht erledigen lässt, dass das einfach bleibt. Dass man also durch diverse Umzüge versuchen kann, eine Art von Ankommen oder Heimat oder ein Dazugehören hinzukriegen oder dem näher zu kommen. Aber ich glaube, dass das tatsächlich so ein Lebensthema ist, dieses nicht ganz beheimatet sein. Egal wo man ist. Und ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, dass das so eine Art Dauerzustand ist, da zwischen allen Stühlen sitzen. Jetzt lebe ich gerade wieder auf dem Land, aber da passe ich eigentlich auch nicht so hundertprozentig hin, weil ich ja überhaupt kein Landleben lebe. Also ich bin nicht im Landfrauenverein oder im Schützenverein oder ich tue nicht das, was meine Nachbarn tun, sondern ich stehe wahrscheinlich später auf und gehe später ins Bett und ich lebe ein merkwürdiges Leben aus Sicht meiner Nachbarn. Und trotzdem fühle ich mich da gerade wohl, aber dieses Bedürfnis, irgendwo 100% anzukommen, das habe ich mir im Prinzip jetzt eigentlich mal abgewöhnt. Und ich glaube, das muss man auch gar nicht. Das ist der Preis, den wir für eine Freiheit bezahlen, glaube ich, weil wir uns jetzt aussuchen können, wo wir hingehören. Also mein Vater zum Beispiel hat sein ganzes Leben in seinem Heimatdorf verbracht. Er ist da geboren und da gestorben. Und das war für ihn sicherlich auch richtig. Also er hatte nie diese Frage zu klären, wo gehöre ich eigentlich hin? Aber dafür hatte er ganz viele andere Fragen zu klären, nämlich will ich eigentlich so leben und wie frei bin ich eigentlich? Also ich glaube, dass man die Freiheit bezahlt mit einem Gefühl von vielleicht so einer Art lebenslangem Heimweh. Jedenfalls ist das bei mir so, glaube ich. Jedes Dorf hat so seine Außenseite, habe ich das Gefühl. Also nicht jeder empfindet ja auch sogar in einem Dorf, das für Städter womöglich so der Inbegriff von Heimat sein könnte, aber nicht jeder empfindet das Gefühl der Zugehörigkeit. Also jede Gemeinschaft, jedes Dorf hat auch seine Außenseite. Sie sind es vielleicht im Moment in Ihrer Nachbarschaft? Ja, aber es lässt man mich nicht merken. Also es ist nicht so, dass die Leute sagen, boah, mit denen sprechen wir nicht. So ist es gar nicht. Ich bin da sehr verbunden mit meinen Nachbarn. Wir sprechen auch alle platt, das hilft auch ein bisschen. Also ich fühle mich da schon sehr wohl und auch fühle mich da sehr zu Hause gerade. Aber ich glaube nicht, dass ich dieses Gefühl habe, jetzt bin ich angekommen und jetzt werde ich auf jeden Fall immer hier bleiben. Das kann schon sein, dass es so sein wird. Aber ich habe nicht einen Ort, wo ich denke, so, das ist jetzt der hundertprozentig ideale Ort. Aber ich weiß nicht, ob man das überhaupt hat. Als moderner Mensch. Aber die Dörfer in Ihren Büchern, die sind ja sozusagen, das ist auf alle Fälle das Zuhause der Figuren. Ist das Dorf sowas wie ein idealer Schauplatz eines Romans, weil es eben so überschaubar ist und es ist eine Einheit größer als die Familie? Für mich ist das so. Ich glaube, dass man auch natürlich mit genauso viel Berechtigung in seine Handlung in der Stadt ansiedeln kann. Und dann ist es halt ein Stadtteil. Aber ich finde, ein Dorf ist ein interessanter Kosmos, weil ein Dorf ja also ursprünglich mal sowas war wie eine Zweckgemeinschaft. Das heißt, man konnte auch nicht ohne diese strikten Regeln überleben. Und dann gab es immer Menschen, die sich mit diesen Regeln schwer getan haben und Menschen, die nicht reinpassten. Und das habe ich auch gemerkt, als ich mit Mittagsstunde zum Beispiel auf Lesung gegangen bin, dass mir Leute in Stuttgart gesagt haben, sie ist wie bei uns. Und das hat mich sehr überrascht. Ich habe gedacht, Mittagsstunde funktioniert vielleicht in Norddeutschland, aber dass dieses Gefühl, wie ein Dorf ist, dass das auch in ganz anderen Teilen Deutschlands zum Beispiel genauso ist, das hat mich dann doch überrascht. Und vielleicht womöglich auch noch woanders genauso. Der Bergsteiger Reinhold Messner, der ist in einem kleinen Dorf in Südtirol gewachsen und der hat mal in einem Interview gesagt, dass das Leben in einer Dorfgemeinschaft mit dem Leben in einem Gefängnis vergleichbar ist. Ist das für Sie nachvollziehbar? Ach, ich glaube nicht mehr. Es sei denn, man lebt zum Beispiel auf einer Hallig, wo man dann wegen Landunter nicht weg kann oder so. Aber ansonsten haben wir ja zum Glück mittlerweile Straßen. Das mag in der Bergwelt anders sein. Also die Dörfer, die ich kenne, die habe ich aber nicht als Gefängnis erlebt. Ich glaube, früher war das vielleicht so. Also ich bin ja auch, ich habe ja extrem profitiert davon, dass sich in den Dörfern ab den 1960er Jahren unheimlich viel verändert hat. Dieser Bildungsboom, der die Dörfer erreicht hat, davon habe ich als Mädchen und Handwerkertochter ja sehr profitiert. Und deswegen bin ich da natürlich überhaupt nicht mehr so eingesperrt gewesen. Für die Frauen in den zwei Generationen vor mir vielleicht zum Beispiel, die überhaupt nicht Auto fahren konnten, die gar nicht rauskamen, wenn der Mann nicht mal mit ihnen zum Friseur gefahren ist, dann kamen sie halt nicht zum Friseur. Da kann ich mir eher dieses Gefängnisbild vorstellen. Ja. Da war sozusagen auch in Nordfriesland rechts und links ein hoher Berg und unüberwindbar. Ja, ein Deich oder ein Graben. Genau. Auch Ihre Kolleginnen Mariana Lecki und Juli C., die haben ja ihre Romane auf dem großen Land spielen lassen, ebenfalls mit sehr großem Erfolg. Womit erklären Sie, Dörte Hansen, diese große Lust von Leserinnen und Lesern, die vielleicht auch meistens in der Stadt leben, am Land leben, diese literarische Lust daran? Tja, ich weiß es nicht genau. Ich weiß auch nicht, ob man umgekehrt. Ich glaube, dass das Land als Erzählraum vielleicht noch so ein bisschen unterversorgt war. Also ich glaube, dass das Land als Kulisse ganz oft gedient hat für Romane, die eigentlich was anderes erzählen wollten, aber dass man also vom Landleben erzählt, aus der Sicht der Leute, die auf dem Land leben, das ist vielleicht noch ein bisschen zu kurz gekommen in der Literatur, könnte ich mir vorstellen. Also meistens, was wir meistens haben, sind Leute, die aus der Stadt aufs Land ziehen und dann über das Landleben schreiben, aus der Sicht der Zugezogenen. Oft auch so ein bisschen, ich will nicht sagen herablassend, aber oft schon auch ein bisschen mit dieser Sicht, naja, ich bin nicht ganz so simpel wie diese Menschen hier auf dem Land. Und dass das umgekehrt ist, dass man sagt, man nimmt die Sichtweise der Leute, die wirklich auf dem Land leben und guckt, wie sieht eigentlich das Leben aus dieser Innensicht Dorf aus, das ist vielleicht noch gar nicht so häufig vorgekommen oder nicht ganz so häufig wie der umgekehrte Fall. Vielleicht gab es da noch so ein bisschen Nachholbedarf. Und dieser Übergriffigkeit, wenn ich sie mal so deuten darf, der wollten Sie was entgegensetzen? Ja, es hat mich geärgert oder ein bisschen irritiert, dass eine Zeit lang die Deutungshoheit über das Landleben bei Leuten lag, die sich gar nicht so gut auskannten auf dem Land. Und dann gleich in dieses humorvolle, ach, ne, alle sind dann so kauzig, zwar irgendwie liebenswert, aber so ein bisschen verschroben und so weiter. Und dann habe ich mich gefragt, was denkt wohl ein Landwirt über die Leute, die da hinkommen? Der wird die genauso kauzig finden und sehr seltsam mit diesen teuren Gummistiefeln und diesen Resthöfen, die sie sich dann zu so kleinen Schmuckkästchen aufbauen. Das ist auch relativ bizarr aus der Sicht eines Menschen, der da seinen Hof hat und von diesem Land leben muss. Also ich habe einfach versucht, so einen Perspektivwechsel hinzukriegen. Und das mit hohem Unterhaltungswert, ganz abgesehen vom literarischen Wert Ihrer Bücher. Aber man lernt eben auch vieles über das Landleben und, wie ich finde, insbesondere über die Veränderungen und die historischen Ereignisse auf dem Land. Also, dass Flüchtende im Zweiten Weltkrieg oder danach ins alte Land bei Hamburg gekommen sind. Oder dass die Flurbereinigung ein riesengroßer Modernisierungsprozess war, der wirklich das Landleben auf den Kopf gestellt hat. Wollen Sie also den Leserinnen und Lesern auch etwas beibringen? Haben Sie so einen Impuls des Aufklärerischen? Das könnte man fast meinen, aber das habe ich eigentlich nicht, sondern eigentlich steht am Anfang eines Buches bei mir immer eine Frage. Und bei Mittagsstunde zum Beispiel war es die Frage, was hat diese Flurbereinigung oder dieser große Strukturwandel, der in den 1960ern begann, was hat der mit den Menschen auf dem Land eigentlich gemacht? Weil ich beobachtet habe in meinem eigenen Dorf, dass sich innerhalb von 50 Jahren ein Kosmosdorf komplett verändert hat. Und ich den Eindruck hatte, dass diese Veränderungen uns Menschen seelisch fast ein bisschen überholt haben. Also wir sind noch gar nicht hinterhergekommen. Ich wollte auch von einer Welt erzählen, die tatsächlich untergeht. Das bäuerliche Dorf, das ist tatsächlich nicht mehr da. Nicht so, wie ich es kenne. Also ein typisches Bauerndorf gibt es so vielleicht gar nicht mehr. Und ich wollte diese Welt auf jeden Fall auch einmal beschrieben haben. Also auch das Schöne daran, ohne es zu verklären. Das war es eigentlich. Aber belehren glaube ich eigentlich nicht, sondern ich merke, dass ich mir beim Schreiben selbst Dinge erkläre. Also ich musste es selbst für mich verstehen. Und wenn dann die Leserinnen und Leser es auch verstehen, dann ist es ein ganz toller Nebeneffekt. Aber ich tue es ehrlich gesagt erstmal für mich. Also gar nicht so sehr unbedingt handfestes Wissen, sondern eher so ein psychologisches Verstehen dieses Prozesses, ja, der Flurbereinigung, genau, zum Beispiel. Genau. Und ich erinnere mich noch, als ich am Anfang des zweiten Buches war und Leute mich gefragt haben, worüber schreibst du denn? Und wenn ich dann habe ich mal gesagt, ich schreibe über Flurbereinigung. Und dann war das Interesse aber ganz schnell weg. Oder manche, dann habe ich gesagt, okay, das funktioniert nicht gut, dann sagst du nächstes Mal Strukturwandel. Aber da war das auch nicht größer, das Interesse. Also eigentlich interessiert mich natürlich das, was diese Entwicklung mit den Menschen machen, also mit der Psychologie der Leute. Das ist es vielleicht hauptsächlich. Und über die Psychologie der Leute und über die Psychologie der Figuren insbesondere wollen wir gleich nach den Nachrichten weitersprechen mit Dörte Hansen, heute unser Gast bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Wir machen jetzt nicht eine ganze Mittagsstunde, sondern wir legen nur eine kurze Gesprächspause ein für die Nachrichten. Bis gleich. Weiterhin mit Marja Elmenreich und unserem Gast Dörte Hansen, Autorin der viel gelesenen, mehrfach übersetzten, zum Teil bereits verfilmten und auf die Theaterbühne gebrachten Romane Altes Land und Mittagsstunde. Noch einmal herzlich willkommen, Frau Hansen. Hallo. Das alte Land bei Hamburg, dann Nordfriesland und als nächstes im kommenden Buch eine norddeutsche Insel. Das sind die Orte des Geschehens in Ihren Büchern. Ganz genau schildern Sie, wie die Natur beschaffen ist, wie das Wetter sich wandelt und wie die Landschaft aussieht. Sind die Orte für Sie vielleicht weniger Schauplätze und mehr Charaktere oder Protagonisten? Würden Sie so weit gehen? Doch, ich glaube schon, dass sie das sind. Ich muss sie übrigens kurz korrigieren. Es ist keine norddeutsche Insel, sondern es ist eine Nordseeinsel. Sie könnte auch in Dänemark sein oder in den Niederlanden. Es ist, geht einfach um eine fiktive Insel. Das wollte ich nur kurz sagen. Ja, ich glaube tatsächlich, dass die Landschaft für mich, also bei diesen Entscheidungen, die man treffen muss, wenn man ein Buch schreibt, ist die Frage, wo soll es spielen und was ist der Erzählort, früher da als die Frage, was soll eigentlich passieren. Also meistens kommt am Anfang eben eine Frage, die ich mir stelle und die mich nicht loslässt oder die ich gerne für mich mal genauer beantwortet haben möchte. Und dann denke ich mir, ja, wo siedle ich das an? Manchmal ist das auch schon in der Frage enthalten. Und dann kommen erst tatsächlich die Figuren und dann kommt tatsächlich erst der Plot. Und irgendwann sind dann alle zusammen. Man spricht ja gerne in einem Atemzug so von Land und Leuten. Das ist ja fast ein Wort, so ein stehender Begriff. Genau. Als würde das Land einen bestimmten Menschentypus hervorbringen. Ist Ihrer Meinung nach so? Ich spiele jedenfalls mit dem Gedanken. Also ich frage mich jedenfalls, was wäre, wenn? Ich könnte mir vorstellen, dass die Landschaft den Menschen prägt. Es könnte aber auch sein, dass wir das einfach immer nur glauben möchten, weil das eine Möglichkeit ist, die Leute besser zu kategorisieren oder sich in Landschaften besser zurechtzufinden. Also ich glaube, man muss da vorsichtig sein, aber ich stelle jedenfalls in meinen Büchern die Frage, ob es so sein könnte. Und Sie kommen eher zur Antwort, ja, so ist es wohl. Bisher ja. In Judith Herrmanns Roman Daheim, der an der norddeutschen Küste spielt, da habe ich einen Satz gelesen, den ich kurz vorlesen möchte. Da heißt es nämlich, die Gärten in dieser Ecke der Welt sind so ordentlich, weil der Rest in Unordnung ist. Ständiger Wind, wüster Himmel. Frau Hansen, ist das eine Erklärung, die Ihnen einleuchtet? Ja, das ist auch eine These, die man aufstellen könnte. Das kann sein. Also ich finde sie auf jeden Fall reizvoll. Wie würden Sie sonst sagen, wirken sich das flache Land und der weite Himmel auf die menschliche Verfasstheit aus? Ich kann es nur von mir sagen. Also ich habe bei mir festgestellt, dass ich in einem Stadtleben, also wenn ich in einer Großstadt geblieben wäre, hätte ich wahrscheinlich keine Romane geschrieben. Dafür brauchte ich tatsächlich ganz im wörtlichen Sinne sowas wie Freiraum, also freien Zugang zur Natur, einen freien Himmel und ein nicht so vollgestelltes Leben, weniger Reize, mehr zurückgeworfen sein auf mich selbst. Also ich glaube tatsächlich, dass ich ein ruhiges und ein reizarmes Land oder eine Umgebung um mich brauche, um Romane schreiben zu können. Aber wenn Sie schreiben, dann sitzen Sie in einem Gebäude mitten in Husum. Das heißt, Sie haben jetzt beim Schreiben nicht den Blick aus dem Fenster über weite Felder oder womöglich irgendwo hinten am Bilderrand den Deich. Nee, beim Schreiben brauche ich tatsächlich nur eine weiße Wand. Ich starre eigentlich relativ viel auf eine weiße Wand. Also ich gucke auch nicht viel aus dem Fenster. Aber vorher, ich gehe einfach unheimlich viel. Gehe und fahre Fahrrad und ich bin unheimlich viel unterwegs draußen. Das Schreiben ist für mich auch gar nicht so sehr eine Tätigkeit. Es ist eher eine Art Zustand. Also dazu gehört dieses, was ich dann am Schreibtisch tue, auch. Aber die Dinge beginnen vorher und die enden auch nachher. Also ich habe das Gefühl, dass es einen Schreibraum gibt, eine Art Denkraum, in den ich muss, wenn ich einen Roman schreibe. Der umfasst zwar auch mein Büro, da muss ich das dann irgendwie in Sprache bringen, was ich mir so ausdenke. Aber das tatsächliche Schreiben ist wirklich nur ein kleiner Teil. Und ansonsten sind Sie gerne draußen an der frischen Luft. Sie radeln, haben Sie vorhin gesagt. Und Sie brauchen sozusagen den Blick über das flache Land und den Deich, beziehungsweise womöglich auch den Blick aufs Wasser, um den Kopf fürs Schreiben freizukriegen. Das merke ich wirklich. Ich fahre jeden Tag am Deich entlang mit dem Fahrrad ins Büro. Diese Wege ins Büro, die fahre ich sehr langsam, weil ich festgestellt habe, es gibt bestimmte Sachen wie langsam Fahrradfahren. Bei dem kommen mir viele Ideen, wie zum Beispiel auch Duschen. Das haben mir aber auch schon viele andere Kollegen erzählt, dass man tolle Einfälle unter der Dusche hat. Ich weiß nicht warum. Es muss dieses Gefühl von Wasser auf dem Kopf sein. Und ich habe das eben auch, wenn ich langsam am Deich entlang Fahrrad fahre. Dann kommen mir ganz gute Ideen. Die baue ich dann, wenn es gut läuft, ein. Le plat pays qui est le mien, das flache Land, das meines ist. So singt es Jacques Brel in diesem Chanson, das sich Dörte Hansen gewünscht hat. Und sie kann diesem Besitzanspruch wohl zustimmen. Denn geboren wurde sie 1964 in Husum. Aufgewachsen ist sie in dem kleinen Dorf Högl, in dem keine 500 Menschen leben und das mitten in Nordfriesland liegt. War die Welt und war das Leben für Sie entsprechend überschaubar in den ersten Jahren, Frau Hansen? Ja, das kann man sagen. Ich glaube, mir hat in den ersten Jahren meiner Kindheit überhaupt nichts gefehlt außerhalb dieses Dorfes. Es war eben auch ein Dorf, das noch sehr komplett war, also sehr vollständig war. Wir hatten zum Beispiel zwei Läden, wo man Süßigkeiten kaufen konnte und wir hatten zwei Kneipen und wir hatten eben die Schule. Also es war wirklich der Ort, wo sich das Leben abspielt. Ich bin als kleines Kind nicht oft rausgekommen aus diesem Dorf. Das kam dann erst, als ich aufs Gymnasium gegangen bin. Und dann musste ich wirklich fast 30 Kilometer fahren. Das war schon eine ganz schöne Reise. Sie wollten unbedingt aufs Gymnasium, wenn ich das richtig weiß. Und waren die Erste in Ihrer Familie, der dieser Wunsch erfüllt wurde? Die Erste, die diesen Wunsch hatte, vielleicht auch. Ich bin die Älteste von 4 Kindern und ich weiß nicht warum. Ich weiß nur, dass ich es unbedingt wollte. Also ich war, glaube ich, 8 oder 9, als ich das wusste und der Lehrer hat mich sehr unterstützt. Vielleicht war es auch seine Idee und ich fand die dann nur toll. Also ich weiß gar nicht mehr genau, warum ich das unbedingt wollte, aber es war ein sehr starker Wunsch und meine Eltern haben sehr viel auf sich genommen, um mir diesen Wunsch zu erfüllen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ja, wie haben die das begleitet? Mit großem Stolz oder eher mit so einer Skepsis, weil Sie jetzt ja eine Welt betreten haben, die Ihren Eltern unbekannt war? Es war eine Mischung aus beiden. Auf der einen Seite war es natürlich toll, dass das Kind das kann. Also, dass der Lehrer sagt, das kann die, das soll die unbedingt machen. Und auf der anderen Seite war es auch eine große Skepsis, weil das wirklich bedeutete, sie mussten mich morgens mit dem Auto zum Bahnhof nach Bredstedt fahren. Und im Dorf musste man sich auch einiges anhören, halten sie sich für was Besseres. Also es war, glaube ich, nicht einfach. Es war so eine Mischung aus Selbstbewusstsein und Stolz und auch Zweifel, was wird das hier? Und für mich war ganz klar, dass Scheitern eigentlich keine Option ist. Also sitzen zu bleiben oder das Abi nicht zu schaffen, das wäre jetzt nicht gut gewesen. Das kann man, wenn man so einen Aufriss macht, nicht bringen. Hui, das ist aber jede Menge Druck, die da in Ihnen dann entstanden ist schon, oder? Ja, selbst gemacht, ne? Mhm. Aber ohne Druck ging, glaube ich, bei mir noch nie was, wenn ich es richtig überlege gerade. Mit Ihren Geschwistern, mit Ihren Eltern, mit dem ganzen Dorf haben Sie Plattdeutsch gesprochen. Sie sind mit Platt aufgewachsen. Wann ist Ihnen zum ersten Mal Hochdeutsch bewusst begegnet? Im Fernsehen? Ja, Fernsehen war damals noch gar nicht so wichtig, hat nicht so eine Rolle gespielt. Aber wir hatten ein paar Nachbarkinder, zum Beispiel der Sohn des Lehrers, der konnte kein Platt. Mit dem mussten wir Hochdeutsch sprechen. Und dann gab es ein paar Familien schon, die damals beschlossen haben, mit ihren Kindern nicht mehr Platt zu sprechen, weil es in der Schule von Nachteil sein könnte. Und mit denen haben wir es dann auch so ein bisschen versucht, radebrechend, also in der Schule erst richtig, da haben wir es dann richtig gelernt. Aber war das wirklich so eine Art Kulturschock, dann in der Schule Hochdeutsch lernen zu müssen und so eine Zweitsprache sich anzueignen? Oder sind die sich doch so verwandt, diese beiden Sprachen, dass das eher ein fließender Übergang ist? Ja, und ich glaube, Kinder sind ja sowieso relativ fix dabei, was Neues zu lernen. Ich weiß nur eben, dass ich gedacht habe, okay, ein paar Dinge muss man wirklich anders machen. Es war jetzt kein großes Problem, aber es war klar, Schule ist eine andere Domäne. Also das ist bei Plattdeutsch ganz stark so. Plattdeutsch spricht man eben nur in den nicht formellen Domänen. Und man weiß dann, wenn man in die Schule geht und da auch noch eine andere Sprache gesprochen wird, so jetzt beginnt hier wirklich was Neues. Ist das immer noch so? Es gab ja, wie Sie vorhin schon beschrieben haben, eine Zeit, wo das Platt dann ein bisschen hochnäsig zur Seite geschoben wurde. Aber ist das heute immer noch so, dass Platt eigentlich nur so im informellen, im familiären Raum gesprochen wird? Oder hat diese Sprache den Sprung geschafft, auch in die Hochkultur in Anführungsstrichen? Das hatte sie auch schon früher. Die hat ja als Hansesprache wirklich schon einen Hochsprachenrang gehabt. Aber die Bedeutung für mich ist tatsächlich dieser informelle Bereich. Also, dass man auf Plattdeutsch auch Romane schreiben könnte, Theaterstücke sowieso, dass man alles auf Platt machen kann, das ist zweifellos so. Aber das bedeutet mir nichts, sondern mir bedeutet diese gesprochene Sprache was, die ich mit meiner Familie spreche und mit meinen alten Freunden und mit meinen Nachbarn. Also für mich ist das geschriebene Plattdeutsch, hat das keine große Bedeutung. Ich finde toll, dass es das gibt, auch dass die Kinder es in der Schule jetzt lernen, in einigen Schulen, und dass man diese Vorlesewettbewerbe hat. Aber ich sehe das auch mit einer gewissen Skepsis, weil ich das Gefühl habe, dass die Sprache so ein bisschen wie so ein aussterbendes Tier dann überhätschelt wird. Und dass man der Sprache damit dann auch keinen Gefallen tut, weil man sie dann in so eine Niedlichkeit schubst, ne? Und das mag ich überhaupt nicht, sondern für mich ist es eine ganz alltägliche Sprache. Ich spreche sie mit meinem Mann und meiner Tochter jeden Tag, mit meinen Nachbarn sowieso, mit meinen Geschwistern. Und sie markiert meinen nächsten Bereich. Also für mich ist die Stärke dieser Sprache im Informellen. Ich habe noch mal eine Frage zur Kindheit zurück. Wann war für Sie zum ersten Mal die Begegnung mit der Stadt überhaupt? Wann haben Sie gemerkt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Stadt und Land? So wie Sie auch irgendwann gemerkt haben, es gibt einen Unterschied zwischen Platt und Hochdeutsch. Ich glaube, den Unterschied habe ich gemerkt, als ich irgendwann mit meinem Vater durch Husum gegangen bin. Und ich habe auf dem Bürgersteig alle Leute gegrüßt. Und mein Vater hat irgendwann gesagt, du, wir sind hier in der Stadt, hier musst du das nicht. Aber das ist das, was ein Dorfkind tut. Also man grüßte alle, die einem entgegenkamen. Und das habe ich in der Stadt auch gemacht. Und das war mein erstes Aha-Erlebnis in der Stadt. oh, hier grüßen die Leute sich nicht. Das heißt, sie haben jedem ein freundliches Moin entgegengesprochen. Moin, ja, gesprochen. Genau. Ich habe zu allen Moin gesagt auf der Straße. Und dann, bis mein Vater irgendwann merkte, nee, das musst du nicht machen, das macht man nur bei uns auf dem Dorf. Das war zum Beispiel ein großer Aha-Effekt. Als Sie ungefähr so alt waren wie Ihre Tochter jetzt, wenn ich richtig gerechnet habe, da haben Sie sich auf den Weg nach Paris gemacht. Nach dem Abi ging es als Au-pair nach Paris. Was hat Sie gezogen? Die Stadt, die Sprache, womöglich die Kinderbetreuung? Sie kannten sich ja als dreifache große Schwester gut aus damit. Es war die Stadt und die weite Welt und die Sprache tatsächlich. Also ich hatte doch das starke Bedürfnis, aus meinem 500-Personen-Dorf dann mal wegzugehen. Aber auch da, ich habe mich in Paris auch anfangs überhaupt nicht zurechtgefunden. Das war eigentlich eine Nummer zu groß für mich. Und es war sehr aufregend und mir sind mal meine ganzen Sachen geklaut worden und so weiter. Aber ich habe die Stadt vom ersten Tag an geliebt und fahre jetzt demnächst wieder hin, weil ich da alle paar Jahre unbedingt mal hin muss. Also werde wieder ein paar Tage da verbringen und ja, das war eine gute Entscheidung. Aber es war auch nicht unbedingt leicht. Also ich hatte furchtbar Heimweh und fühlte mich extrem fremd, aber es war trotzdem eine ganz tolle Zeit, eine wichtige Zeit. Sie haben sich danach, womöglich auch, weil Sie auf Kinder aufgepasst haben, fürs Lehramt entschieden oder hatte das gar nichts miteinander zu tun? Gar nicht. Das ist typisch, wenn man, wie ich, aus einer nicht-akademischen Familie kommt und man ein Abi macht und denkt, okay, was kann ich? Ich kann Sprachen. Dann studiert man irgendwas auf Lehramt. Also man macht irgendwas Handfestes. Man versucht jetzt nicht irgendwie ein Philosophiestudium oder irgendwas Abgedrehtes, sondern man nimmt irgendwas, unter dem die Eltern sich auch was vorstellen können. Also ich habe angefangen mit einem Lehramtsstudium, habe mich dann zügig von allem wegbewegt, was beruflich verwertbar gewesen wäre. Also ich habe mich dann zu den merkwürdigen Sprachen wie Friesisch oder so durchstudiert und dann irgendwann einen Magister gemacht, mit dem man dann auch wirklich nicht mehr viel anfangen konnte. Aber angefangen habe ich mit dieser sicheren Bank, die Tochter wird Lehrerin, genau. Ja, aber dann eben doch die Orchideenfächer, Sie haben sie gerade schon aufgezählt, die Fächerkombination allgemeine Sprachwissenschaft, Anglistik, Romanistik und Friesistik. Haben Sie eine Erklärung für diese Sprachenfaszination, die ja mehr mit sich gebracht hat als das reine Sprachenlernen, sondern ja auch auf einer Metaebene, also allgemeine Sprachwissenschaft guckt ja auf die Sprachen von oben herab. Ja. Ich glaube tatsächlich, wenn ich mir mein Leben angucke, dass ich mich immer eigentlich vielleicht mehr als alles andere für Sprache interessiert habe. Und zwar für Sprache an sich, für Rhythmus, für die Art und Weise, wie man durch Sprache die Welt filtert oder sortiert oder kategorisiert. Und das hat mich tatsächlich wirklich schon seit frühester Kindheit, glaube ich, fasziniert. Ich weiß auch, dass es mich fasziniert hat, Hochdeutsch zu lernen, also diese Regeln abzuleiten, zu sagen, okay, es gibt so bestimmte Regelmäßigkeiten, wenn ich auf Platt Hus sage, dann ist es wahrscheinlich Haus, also dieses U-Au, dass ich diese Lautregeln und so weiter, dass ich mir die selbst relativ schnell überlegt habe oder schnell festgestellt habe, dass das so funktioniert und dass mich das gereizt hat. Und das ist bis heute eigentlich nicht weggegangen. Wenn ich jetzt Romane schreibe zum Beispiel, dann ist Rhythmus auch extrem wichtig. Und die Frage, was mache ich mit Sprache? Und dieses in der Sprache sein, das ist tatsächlich vielleicht der Hauptimpuls für mein Schreiben. Und Sie mischen ja auch die Sprachen in Ihren Büchern. Also in beiden Büchern kommt ja viel Plattdeutsch vor. Sie haben vorhin schon gesagt, wie die Leserinnen und Leser bei den Lesungen auf das Dorfleben reagieren, dass sie da sagen, ja, das ist eigentlich bei uns vielleicht in Süddeutschland genauso wie oben in Norddeutschland. Wie ist das aber, was die Reaktion von Leserinnen aus Sachsen, Österreich oder Schwaben angeht? Verstehen die alles? Ja, das tun sie, weil praktischerweise meine Figuren ja nicht viel sprechen. Sie sprechen kurze Sätze und ich habe mir auch angewöhnt, dass ich die so sozusagen einbette, dass man über den Kontext relativ leicht versteht, was gemeint ist. Und dann habe ich ja einen Münchner Verlag und meine Lektorin ist Schweizerin. Und wenn sie sagt, also pass mal auf, das versteht man überhaupt nicht, dann überlege ich mal ein anderes Wort. Und ein einziges Mal habe ich ein Wort mit einem kleinen Stern übersetzt in altes Land. Das war das Wort Drüppen und das war wichtig, weil das heißt Tropfen. Und das war wichtig, weil da die Szene ist mit dem Karl, der sozusagen aus dem Leben scheidet. Und ansonsten konnte ich, glaube ich, darauf vertrauen, dass wenn meine Lektorin das versteht, wenn meine Verlagskolleginnen und Kollegen das verstehen, dann ist es in Ordnung und kann es so bleiben. Die Schriftstellerin Eva Menasse hat jetzt jüngst in einem Interview gesagt, in der deutschsprachigen Literatur fände insgesamt zu wenig Dialekt statt. Würden Sie ihr zustimmen? Ja, wenig. Also ob es zu wenig ist, ich habe jetzt nicht diesen sprachpflegerischen Impuls. Also ich denke, ich muss was fürs Plattdeutsche tun, deswegen muss das in meinen Büchern vorkommen, sondern das hat sich bei mir einfach ergeben, weil ich mir zum Beispiel Brinkebüll und die Figuren, die in Brinkebüll leben, nicht Hochdeutsch vorstellen könnte. Das hätte einfach nicht gepasst.

also ich habe jetzt nicht diesen sprachpflegerischen Impuls, dass ich denke, ich muss was fürs Plattdeutsche tun, deswegen muss das in meinen Büchern vorkommen, sondern das hat sich bei mir einfach ergeben, weil ich mir zum Beispiel Brinkebühl und die Figuren, die in Brinkebühl leben, nicht hochdeutsch vorstellen könnte. Das hätte einfach nicht gepasst. Und in Altes Land war es einfach so ganz klar, man konnte diesen Unterschied zwischen den Zugereisten und den Eingesessenen, den kann man natürlich sehr deutlich über die Sprache machen. Grundsätzlich, ja, könnte mehr sein, das könnte ich sagen, ja. Tja, es wird nie mehr so, wie es war. Für die Schriftstellerin Dörte Hansen, die heute bei den Zwischentönen zu Gast ist, sangen Dota Kehr und Hannes Warder das Lied Auf eine Leierkastmelodie nach einem Text von Mascha Koleko. Frau Hansen, mit dem wissenschaftlichen, mit dem journalistischen Schreiben kennen Sie sich aus und mit dem literarischen Romanschreiben natürlich auch. Würde Sie Lyrik, wie wir sie gerade vertont gehört haben, auch mal reizen? Ja, das würde mich sehr reizen, aber ich kann es, glaube ich, nicht. Wobei ich immer denke, ich habe eine große Lust an der Reduktion. Das versuche ich in meinen Romanen ja auch, also alles Überflüssige wegzulassen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich diesen Kanal noch nicht gefunden habe, diesen Lyrikkanal, diese Art, wie man das macht. Also das würde mich schon gern reizen. Ich will es auch noch mal ausprobieren. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich es nicht kann. Es ist wie so eine andere Sprache, glaube ich, oder noch eine ganz andere Erzählhaltung, die man da hat. Denn ein gutes Gedicht ist ja eigentlich eins, in dem man sehr viel Resonanz empfindet und sehr viel fühlt, einiges versteht, aber immer einen Rest auch nicht versteht. Und das finde ich toll. Also ich kann das bewundern, wenn ich es lese und oder jetzt auch wie bei Mascha Koleko, wenn ich sowas höre. Aber ich traue es mir selbst nicht zu. Aber versuchen will ich es nochmal, ja. Kann ja auch erstmal nur für die Schublade sein, das muss ja keiner sehen. Also wir nehmen das noch nicht als Versprechen Ihrerseits, aber warten mal ab. Sie sind viel als Reporterin unterwegs gewesen. Profitieren Sie davon denn auch beim literarischen Schreiben? Also da haben wir sozusagen das journalistische Schreiben und das literarische Schreiben. Also genau hinschauen, Details merken und beschreiben, die dann so ein bisschen pass pro toto stehen? Ja, das war eine ganz große, ganz wichtige Schule für mich, dies Reporterin sein. Ich bin mit Leidenschaft Reporterin gewesen. Also dies Beobachten, sich von Leuten ihre Welt erzählen lassen und teilhaben, das war, fand ich, immer ein Geschenk. Also ich war sehr, eine sehr glückliche Reporterin. Und das Zuhören und ja, sehen, wie Menschen sprechen, auch wie unterschiedlich Menschen leben, davon profitiere ich wirklich eine Menge beim Schreiben. Aber das Schreiben als Journalistin stand ja wahrscheinlich manchmal unter Zeitdruck. Das literarische Schreiben, dafür können Sie sich mehr Zeit nehmen. Und wenn ich das richtig weiß, dafür brauchen Sie auch mehr Zeit. Sie haben mal gesagt, Ihr Wappentier sei die Schnecke. Sie seien ein Schneckentier. Ja. Was ist das? Langsam gut oder langsam mühsam, wie Sie schreiben? Oh, langsam mühsam. Also es ist wirklich ein Kreuz. Und es ist eine Qual. Zwischendurch gibt es natürlich Momente, wo ich denke, ah, jetzt glückt was und dann ist es ganz toll. Also es ist das Schwierigste und das Beglückendste gleichzeitig, was ich bisher ausprobiert habe, das literarische Schreiben. Also ich quäle mich sehr und ich muss auch jeden Tag eigentlich immer durch so eine große Zweifelwand. Es ist schon ein Ringen, aber es ist eben auch eine große Freiheit. Also ich kann ja tatsächlich mich mit Gedanken befassen, solange ich will und ich kann wirklich schreiben, was ich will. Das ist tatsächlich das, was ein Journalist oder Journalistin nicht kann. Und das ist für mich immer noch sehr, sehr beglückend zu sagen, ich kann mich mit einer Frage, die mich vielleicht als Mensch schon Jahrzehnte umtreibt, dann wirklich auch mal 3 Jahre auseinandersetzen und darüber nachdenken und sie zu Ende denken vielleicht. Und das ist ein Geschenk, aber es ist qualvoll und manchmal so, dass ich denke, ist das jetzt noch, also schreibe ich jetzt eigentlich noch oder stehe ich hier schon still? Aber das gehört dazu bei mir. Es geht nur langsam und qualvoll offensichtlich. Gibt es irgendeine Hilfe, Austausch mit anderen, Kontakt zur Lektorin? Gibt es irgendwas, was diese Qual ein bisschen erleichtert? Nein. Versuchen immer Leute, die mich leiden sehen, natürlich ein bisschen das Leiden zu erleichtern. Mein Mann sagt immer, Mensch, schreib doch einfach erstmal. Schreib's doch erstmal ins Unreine. Oder und Austausch geht überhaupt gar nicht. Also ich versuche ganz lange nur für mich allein zu schreiben, einfach weil ich diesen Ton erstmal finden muss und weil ich nichts rausgeben kann, wenn ich nicht wirklich das Gefühl habe, so das ist besser als so kann ich es jetzt eigentlich nicht. Und jetzt hat es ungefähr den Klang oder jetzt ist es ungefähr so, wie ich will. Also ich warte sehr lange und brüte sehr lange alleine auf meinen Sachen herum, weil mich jede Art von Feedback, auch gutes Feedback, irgendwie von meiner eigenen Spur wegbringt, habe ich das Gefühl. Also Schlecht ist natürlich erst recht, aber auch wenn jemand sagt, Mensch, das ist aber, das, die Figur ist aber toll und das hast du, dann muss man aufpassen, dass man nicht sagt, ah, dann mache ich davon ein bisschen mehr, sondern ich muss einfach ganz unbeirrt meine Kriechspur da finden und mich dann da wie so eine Schnecke weiter bewegen. Wann ist dann der beste Moment beim Bücherschreiben? Also wenn Sie das Buch abgegeben haben oder wenn es dann zwischendurch doch mal so einen Hauch von Flow gibt, denn den muss es ja geben, wenn es sich so flüssig liest. Ja, genau. Also es gibt zwischendurch Gott sei Dank ja auch Tage, wo man denkt, Mensch, das ist, wenn ich das dann lese, ich packe es dann, ein Kapitel zum Beispiel, ich packe das dann weg und lese es zwei Tage später nochmal. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ja, das haut hin, das ist natürlich beglückend. Und geschrieben haben ist überhaupt das Beglückendste, was es gibt. Also dieses Manuskript zu beenden und zu sagen, so, das, jetzt ist es fertig, das ist unbeschreiblich. Sie haben vorhin schon über Ihre Figuren gesprochen. Ich frage mich, beziehungsweise ich frage Sie, ob die ein Leben, gerade wenn Sie davon reden, dass Sie so gerne reduziert schreiben, ob diese Figuren eigentlich auch ein Leben haben, also noch weitere Eigenschaften, noch eine längere Geschichte oder Erlebnisse, die es womöglich nicht in Ihre Bücher schaffen. Ganz viel, ja, tatsächlich. Ich schreibe nur einen kleinen Teil auf. Also ich weiß über meine Figuren eine ganze Menge mehr, als in den Büchern steht, weil auch nicht alles dann relevant ist. Ich muss es wissen, um einschätzen zu können, wie sie in bestimmten Situationen, die ich vielleicht in dem Buch brauche, funktionieren. Aber ich weiß eigentlich viel mehr über meine Figuren. Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich wichtig, dass man so eine Färbung hat, dass man ein ganz starkes Gefühl hat für die Figuren. Und das dann alles zu erzählen, wäre aber geschwätzig und wäre auch tatsächlich oft hinderlich, wenn man einen klaren Erzählschrank hat zum Beispiel. Da muss man nicht alles, was die Figur jetzt frühstückt oder so, das muss man gar nicht alles wissen. Ich bin nicht so die detailversessene Autorin, sondern ich möchte gerne, dass man mit ein paar aber gezielten Strichen die Figur erkennt. Ja, apropos Striche, das sind ja wirklich manchmal nur einige wenige und man kennt das ganze Bild. Also Sie beschreiben zum Beispiel in dem Buch Mittagsstunde die Persönlichkeiten von drei WG-Mitbewohnern und damit die Unterschiede zwischen ihnen anhand der Art, wie sie Fenster putzen. Also diese Präzision ja. Hat tatsächlich was von einer Zeichnung. Und um das auszuwählen, was nachher sich sehr lässig liest, brauchen Sie viel Zeit, weil Sie auch noch Dutzende andere Möglichkeiten gehabt hätten, diese drei Charaktere zu beschreiben. Genau, und das ist der Punkt. Ich habe eine Unmenge von Dingen, die ich weiß über die Figuren und es kommt eben nur ein Bruchteil rein. Und diese Entscheidung zu treffen, was kann weg und was soll bleiben, die kostet viel Zeit und auch viel Mühe. Und dann ist es der Ton, der stimmen muss. Wenn ich das Gefühl habe, die Sätze sind überfrachtet oder sind zu sperrig oder es fließt nicht, dann muss da wieder was weg. In der Regel muss immer was weg. Also ich schreibe und irgendwann wird es beim nächsten Durchgang wird's weniger. Und wenn ich das Gefühl habe, nichts kann mehr weg, dann ist es richtig. Sie kochen also regelrecht ein, wie so eine Soße. Genau. Ja, genau. Leben die Charaktere auch noch weiter? Also könnte ich Sie jetzt fragen, was wird aus Ingvar Feddersen, obwohl das Buch hier vor mir auf meinem Tisch im Studio vor mir fertig liegt und das Buch abgeschlossen ist? Ja, hin und wieder denke ich selbst darüber nach, wenn ich mit dem Buch wieder zu tun habe. Jetzt durch das Theater hatte ich wieder viel mit Mittagsstunde zu tun, weil es in Hamburg im Thalia-Theater aufgeführt wurde. Und jetzt laufen gerade die Dreharbeiten für Mittagsstunde und dann bin ich wieder mit meinen Figuren sehr stark verbunden. Dann habe ich wieder Gelegenheit, über sie nachzudenken und dann frage ich mich schon manchmal, ja, was macht er jetzt oder was ist aus ihm geworden? Und so ungefähr kann ich es mir vorstellen, ja. Aber Sie verraten es nicht. Sagen wir so, ich möchte gerne, dass jeder das oder jede Leserin, jeder Leser das für sich selbst vielleicht weiterdenken kann und das möchte ich jetzt auch nicht nehmen. Also mein Ingvar Feddersen zum Beispiel, der ist wahrscheinlich immer noch in Kiel, denke ich, und ist an der Uni jetzt auch nicht wesentlich weitergekommen, ist da aber ganz zufrieden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er so eine Art Familie hat. Vielleicht hat er eine Patchwork-Familie oder so. Also ich denke mir, dass er ein bisschen was aus seiner WG-Erfahrung mitgenommen hat, sich da so ein bisschen weiterentwickelt hat. Er hatte ja eine große Sehnsucht nach einem Menschen, der ihn haben will. Passt gut ins Bild. Aber eine Fortsetzung wird es nicht geben, oder? Nein. Das, finde ich, ist ein Kardinalfehler, Dinge überzuerzählen. Also zu sagen, den Schluss nicht zu erkennen, sondern dann weiterzumachen, das auf keinen Fall.